Tanzorchester im Hund, so werden wir genannt. Wir stehen auf Stoff und Rock'n'Roll, so die Damen sind wir galant. Wir scheißen drauf, was die Leute reden und Sozialarbeiter schreien. Wir sind keine Alkoholiker, ne, wir trinken nur gerne Ballein. Tanzorchester immer voll, keine kann uns stoppen. Kampftrinker, Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen. Wir haben einen Brummraub, den jeder Trinker kennt. Schon mancher kam als Kumpel und ging als Patient. Und nach den reichlichen Genuss von alkoholhaltigen Säften kommt es dann zu Kämpfen, man schläft mit Leibeskräften. Tanzorchester immer voll, keine kann uns stoppen. Kampftrinker, Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen. Draußen stehen die Bullen, Tränen, tot die Bolognese. Also hoch das Glas hier, ein hohes Nachts ausgeben. Auf ihre Mitgehirne und unseren Elefantenleben. Tanzorchester immer voll, keine kann uns stoppen. Kampftrinker, Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen. Tanzorchester immer voll, keine kann uns stoppen. Kampftrinker, Rock'n'Roll, saufen, ficken, kloppen.